It really is such a great honor to be here, really. Es ist wirklich, wirklich so eine große Ehre, hier sein zu dürfen. And I know I speak for the hand-picked group that came from Budapest. Und nun spreche ich auch da für die handerlesene Gruppe da aus Budapest. And we honestly just have the highest respect and love for your pastor. Und wirklich, wir haben ganz ehrlich und aufrichtig die größte, den größten Respekt vor dem Pastor. Do we realize here that we have one of the greatest pastors in the world? Do we realize that? Also ist uns klar, dass wir einen der größten Pastoren der Welt hier sitzen haben? And also one of the most beautiful expressions of the body of Christ. Und auch einer der schönsten Ausdrücke des Leibes Christi hier. Thank you for receiving us so warmly. Und danke, dass ihr uns so warmherzig aufgenommen habt. I shared this principle in Budapest recently, and it's strongly in my heart tonight. Ich habe folgendes Prinzip unlängst erst in Budapest auch mitgeteilt, und ich habe das sehr im Herzen. And think it will be a blessing for us. So let's pray. Und ich denke, es wird auch ein Segen für uns sein. Also lasst uns beten. So Lord, we thank you for your presence here tonight. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart hier heute Abend und deinem Wunsch, uns zu dienen. Und wir beten, dass du dein Wort segnen mögest und uns dienen würdest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. In Psalm 77, im Psalm 77, in Vers 19, Vers 19, it says, your way is in the sea and your path is in the great waters. Im Deutschen ist es Vers 20. Durch das Meer führt dein Weg und deine Pfade durch große Wasser. And your footsteps are unknown. Doch deine Fußspuren erkannte niemand. That the footsteps of God are unknown. Die Fußstapfen Gottes sind unerkannt. And that his path is in the sea. Und sein Weg führt durch das Meer. And you can't follow it. Und du kannst dem nicht nachgehen. Like a ship. So wie ein Schiff. The path very quickly disappears. Dieser Weg, der verschwindet sehr schnell wieder. And the way of God and the path of God, we cannot follow it. So der Weg Gottes und der Pfad Gottes, dem können wir nicht so nachgehen. And his footsteps, we cannot know them. Und seine Fußspuren können wir nicht erkennen. But aber in Vers 20 it says, but you lead your people like a flock by the hand of Moses. Aber in Vers 21 heißt es, wie eine Herde hast du dein Volk geleitet durch die Hand Moses. And we cannot know the footsteps of God. Wir können die Fußspuren Gottes nicht erkennen. But we can find the flock. Aber wir können die Herde erkennen. That is led by the hand of Moses. Die durch die Hand des Moses geführt wird. And we can find the footsteps of the flock. Wir können die Fußspuren der Herde sehen. And we can follow the footsteps of the flock. Wir können diesen Fußspuren nachgehen. And this phrase is used three times in the Word of God. Und dieser Satz kommt dreimal vor im Worte Gottes. To follow the flock. Der Herde nachgehen. And the first is in Song of Solomon 1. Und das erste Mal kommt das vor im Hohelied Salomos im Kapitel 1. We find beautiful principles of body life in these verses. Da finden wir ein wunderschönes Prinzip in diesen Versen. Song of Solomon 1:7. Also das Hohelied Salomos, erstes Kapitel, Vers 7. Says, tell me, O thou whom my soul loves, where do you feed and where do you make your flock to rest at noon? Erzähle mir, du, den meine Seele liebt, wo weidest du? Wo lässt du lagern am Mittag? Tell me. Erzähl es mir. Because I don't know. Weil ich weiß es nicht. And I need to know. Und ich muss es and aber wissen. I have a hunger to know. Und ich habe auch einen Hunger danach, es tell zu wissen. Me. Sag's mir. Where do you cause your flock to rest and to feed? Wo lässt du deine Herde weiden, um sie zu lagern und and zu this füttern? This is what we need. Und das ist es, was wir brauchen. This is the first point. Darum geht es im ersten that Punkt. We need a place to feed and a place to rest. Wir brauchen einen Platz zur Weide und zur Ruhe. And oh, tell me. Und sag tell mir. Me. And verse 8 says, und im Vers 8 heißt es, if you do not know, wenn du es nicht weißt, then go your way by the footsteps of the flock. So geh hinaus den Spuren der Herde nach. If you do not know, wenn du es nicht weißt, because it's a revelation. Weil das ist eine Offenbarung. Like, how can I follow God? Das, wie kann ich denn Gott nachgehen? How can I grow in my faith? Wie kann ich wachsen in meinem Glauben? How can I know God personally? Wie kann ich Gott persönlich erfahren? How can I find rest in my soul? Wie kann ich Ruhe finden in meiner how Seele? How can I? Tell me where. Wie kann ich das? Wie kann ich das? Sag's mir, wo? Follow the footsteps of the flock. Folge den Spuren der Herde. And we discover a great secret. Und dann entdecken wir ein großes Geheimnis. It is that he leads us to green pastures. Er führt uns zu den grünen Weiden. And he causes us to lie down. Und er bringt uns dort zum Ausruhen. In a finished work rest. In einem vollbrachten Werk, but in einer Ruhe it des vollbrachten Werks. Aber es gibt ein Geheimnis. Believe it or not, even in Christendom. Also glaubt es oder auch nicht, sogar in der Christenheit, da gibt es ein Geheimnis. Like how? Tell me. Sag mir doch, wie. And body life. Und das Leben im Leib. And a discernment of the body of Christ. Und ein Unterscheidungsvermögen im Leib Christi. And a manifestation of Christ through the body. It is not known so commonly. Und die Manifestation von Christus im Leib, die ist nicht so allgemein bekannt. But really it's God's provision for us. Aber das ist wirklich die Vorsehung Gottes für uns hier auf Erden. It is the fullness of Christ. Es ist die Fülle Christi. It is where he commands a blessing. Da, wo er befiehlt einen Segen. It's where the anointing runs down. Da, wo die Salbung auf uns niedergeht. Where? Wo? Follow the footsteps of the flock. Folge den Spuren der Herde. And in verse 8 it goes on to say, and feed your kids by the shepherd's tents. Und im Vers 8 heißt es weiter, und weide deine Zicklein bei den Wohnstätten der Hirten. Follow the footsteps of the flock. Geh den Spuren der Herde nach. And you find the shepherd's tents. Und finde die Wohnstätten der Hirten. And the Lord is my shepherd. Und der Herr ist mein Hirte. The Lord is the good shepherd. Der Herr ist der gute Hirte. The great shepherd. Der große Hirte. The chief shepherd. Und der Haupthirte. But he gives us shepherds after his own heart. Aber er setzt auch Hirten ein nach seinem Herzen. In Jeremiah 3:15. In Jeremia 3:15. Shepherds that feed us. Hirten, die uns füttern. With what? Womit? They feed us with understanding. Sie füttern uns mit Verständnis. What a gift. Was für eine Gabe. What an unspeakable gift. Was für eine unaussprechliche Gabe. To the flock. Für die Herde. Is a shepherd. Ist es eben dieser Hirte. That can feed with understanding. Der Hirte, der uns mit Verständnis füttern kann. In Nehemiah 8:8. In Nehemia 8:8. That the Levites gave the sense of the word of God. Dass die Leviten die Heiligen des Wortes Gottes sind. And in verse 12 it says, and the people had great mirth and great joy. Why? Because they understood the words of God. Und in Vers 12 heißt es eben, die Leute, sie freuten sich darüber. Warum? Weil sie das Wort Gottes verstanden. And Jeremiah said, when I found your word, I fed on it. Und in Jeremia lesen wir, als ich dein Wort fand, da aß ich davon. And it was to me the rejoicing of my heart. Why? Das war für mich eine Freude meines Herzens. Warum? Because I understood. Weil ich verstand. That I am called by your name. Dass ich von deinem Namen gerufen bin. The second place. Das ist in Psalm 78. Die zweite Stelle nun im Psalm 78. In verse 71. In Vers 71. And it says David was following the ewes that were great with young. Und 78:71. He was following the sheep that were ready to give birth. Und just paraphrase that. Also er folgte den Schafen, die gerade dabei waren, den Muttertieren, die gerade dabei waren, die Kälber zu gebären. Right. There was great care there, that he followed the sheep. Also er folgte diesen Muttertieren. With great care. mit großer Sorgfalt. In Proverbs 27:23. Und in den Sprüchen 27:23. Be diligent to know the state of your flock. Da heißt es, achte die, oder habe Acht in Bezug auf den Zustand deiner Herde. And David followed carefully. Und David war da sehr sorgfältig. What does that speak of? It speaks of ministry. Wovon spricht das? Von einem Dienst. That in the flock I discover a ministry to me and also a ministry through me. Dass ich in der Herde einen Dienst entdecke, der für mich ist und auch durch mich hindurch geschieht. Now, how do I find my gift? Wie finde ich meine Gabe? My portion. Meinen Anteil. My place. Meinen Platz. Follow the footsteps of the flock. Folge den Spuren der Herde nach. And then lastly, und zuletzt in Amos 7. In Amos 7. In verse 14. Vers 14. Amos says, I was not a prophet. Da sagt der Amos nicht, ich war kein Prophet. Or the son of a prophet. Oder ein Sohn eines Propheten. I didn't get trained as a prophet. Ich wurde nicht als Prophet ausgebildet. I don't know how this happened. Ich weiß gar nicht, wie das geschehen ist. But the Lord took me as I followed the flock. Aber der Herr hat mich genommen, als ich den Spuren der Herde nachgegangen bin. That I find a place of feeding and rest. Damit ich einen Platz finde, wo ich gefüttert werde, ruhen kann, wo ich einen Dienst, eine Gemeinde entdecke. Und dann auch meine Berufung. Welchen Ruf hat Gott auf meinem Leben? What is God's will for my life? Ever asked that question or heard that question? Habt ihr schon jemals diese Frage euch gestellt oder gehört davon? Welche Berufung hat Gott für mein Leben? Just follow the footsteps of the flock. Folgt einfach den Spuren der Herde nach und seid an diesem Ort. Tell me where. Sag mir, wo. If you do not know, follow the footsteps of the flock. Wenn du es nicht weißt, folge den Spuren der Herde nach. And God will answer our questions. Und Gott wird unsere Fragen beantworten. And feed us. Und wird uns füttern. And give us rest. Und wird uns Ruhe schenken. And we will hear. Und wir werden hören. And we will know. Und wir werden es wissen. And we will rejoice. Und wir werden uns daran erfreuen. So, Father, thank you for this. Beautiful flock here tonight. Danke für diese wunderbare Herde hier. And thank you for how you have led us. Und danke, dass du uns leitest. And spoken to our hearts. Und dass du zu uns sprichst. And bless the rest of tonight. Und segne den Rest des Abends. Just anoint Pastor Rob. Salbe Pastor Rob. And open our hearts. Und öffne unsere Herzen. In Jesus name, amen. In Jesu Namen, Amen. Turn to Hebrews chapter 13. Blätter zum Hebräerbrief Kapitel 13. I was thinking this week about a particular subject. Diese Woche habe ich über ein bestimmtes Thema nachgedacht. Because of a letter I received. Wegen eines Briefes, den ich erhalten habe. And in the letter, a person was telling me. Und in diesem Brief hat mir eine Person gesagt. That I needed to hold another person accountable. Dass ich eine andere Person verantwortlich halten sollte. And that I fail. In my holding them accountable. Und dass ich darin versage, diese Verantwortung einzufordern. So I began to think about accountability. Also habe ich begonnen, darüber nachzudenken, über Verantwortlichkeit. And the more and more I thought about it, und je mehr ich darüber nachdachte, the more I realized that the person writing me, umso klarer wurde mir, dass diese Person, die mir das schrieb, was the very person who has no accountability. Genau diese Person war, die eben keine Verantwortlichkeit hatte. And the person that they were speaking of, und der Mensch, von dem die Rede war, is a very accountable person. Ist ein sehr verantwortungsvoller Mensch. Accountable, maybe not response, Rechenschaft, right? Oder einer, der Rechenschaft gibt. Yeah, this is what we studied last week in Luke 16. Das haben wir letzte Woche auch schon studiert im Lukas 16. In verse 2. Vers 2. And he called him and said, "What is this I hear about you? Give an accounting of your stewardship." Und er rief ihn und sprach zu ihm: Was ist es, das ich von dir höre? Lege die Rechnung von deiner Verwaltung ab. For you can no longer be steward. Denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Like, what does it mean to be accountable? Was bedeutet es, Rechenschaft abzulegen? It's as clear as a bell in my mind right now. Für mich ist das ganz klar jetzt. Let's read verse 17 of Hebrews 13. Lesen wir Vers 17 im Kapitel 13 von Hebräer. Obey your leaders and submit to them. Gehorcht und fügt euch euren Führern. For they keep watch over your souls. Denn sie wachen über eure Seelen. As those who will give an account. Als solche, die Rechenschaft geben werden. Let them do this with joy and not with grief. Damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. For this would be unprofitable for you. Denn dies wäre nicht nützlich für euch. Keep your finger there. Romans chapter 14. Haltet einmal den Finger da drinnen und geht zu Römer 14. Verse 12. Vers 12. For it is written, es steht geschrieben, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me. So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen. You can put a star right next to that verse. Könnt ihr einen Stern dorthin machen? Because one of these days, weil eines Tages, your knee will be bowed before Jesus Christ himself. Wird sich euer Knie vor Jesus Christus selbst beugen. And then you will remember that it was written. Und dann werdet ihr euch daran erinnern, dass dies geschrieben steht. Someday soon every knee will be bowed before Jesus Christ. Eines sehr baldigen Tages wird sich jedes Knie vor Jesus Christus beugen. And every tongue shall give praise to God. Und jede Zunge wird Gott bekennen. And here it is in verse 12. Und nun Vers 12. So then each one of us will give an account of himself to God. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Being accountable. Rechenschaft ablegen. Let's go back to verse. Let's go over for a moment to chapter 3 of Romans. Gehen wir kurz noch zu Kapitel 3 des Römerbriefes. And look at one more verse, verse 19. Vers 19. Now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind. So that every mouth may be closed, damit jeder Mund verstopft werde. And all the world may become accountable to God. Und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Because by the works of the law no flesh will be justified. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. In his sight, for through the law comes the knowledge of sin. Denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Okay, one more time, Hebrews 13, 17. Nochmals Hebräer 13, 17. Obey your leaders. Gehorcht euren Führern. And submit to them. Und fügt euch ihnen. For they keep watch over your souls. Denn sie wachen über eure Seelen. Whether a person believes it or not, ob das jetzt jemand glaubt oder nicht. Leaders keep watch over souls. Aber die Führer, sie wachen über die Seelen. And whether people realize it or not, I'm watching over their souls. Und ob es den Menschen klar ist oder nicht, aber ich wache über ihre Seelen. As he, as those who will give an account, und als solche, die Rechenschaft geben werden. What does it mean to be accountable? Was bedeutet es nun, Rechenschaft abzugeben? It means that there is someone in my life, da ist jemand in meinem Leben, who is called by God, der von Gott berufen wurde, who can tell me when I'm wrong, der mir sagen kann, wann ich falsch liege. It's very simple. Es ist ganz einfach. Someone in my life, jemand in meinem Leben, who can tell me when I'm wrong, der mir sagen kann, wenn ich falsch bin. And if you don't have someone in your life like that, und wenn ihr niemanden so habt in eurem Leben, then you are an unaccountable person. Dann seid ihr eine Person, die keine Rechenschaft ablegt. We've had them in the church, und wir hatten sie in der Gemeinde, and they're gone, und sie sind wieder weg, because they had no accountability. Weil sie keine Rechenschaft ablegten. No one could tell them they were wrong. Niemand konnte ihnen sagen, dass sie falsch lagen. No matter what they did with their time, ganz gleich, was sie mit ihrer Zeit taten. No matter what they did to people, ganz gleich, was sie anderen Menschen zufügten. No matter how they lied, ganz gleich, wie sie logen. No one could tell them they were wrong. Niemand konnte ihnen sagen, dass sie falsch waren. And they are unaccountable. Und dass sie keine Rechenschaft ablegten. And they will stand before the Lord, und sie würden aber einmal vor dem Herrn stehen. And they will be directly accountable to God. Sie werden Gott gegenüber direkt verantwortlich sein einmal. And it's the grace of God, und es ist die Gnade Gottes, that we have people who are gifts to the church, dass wir Leute haben, die Gaben sind an die Gemeinde, who in Galatians 6:1, wie es in Galater 6:1 heißt, can come to us, die zu uns kommen können, in meekness, in Sanftmut, and can tell us that we're wrong. Und uns sagen können, dass wir falsch liegen. But woe, aber wehe, and I say woe again, woe, und ich sage nochmals, wehe, unto the person, gegenüber der Person, who cannot receive instruction, die keine Belehrung empfangen kann. Woe unto them. Wehe diesen and it's Personen. Interesting to me, und es ist interessant für mich, how people, wie Menschen, can accuse other people, andere Menschen anklagen können, and they're actually right, und genau genommen haben sie recht, in certain areas, in gewissen Gebieten. Absolutely, the person did do this. Absolut, dieser Mensch hat das getan. Yes, and the person did do that. Ja, und dieser Mensch hat das getan. Yes, and they did do that. Und ja, sie haben das getan. And that. Und das. And that. Und das. And they said that. Und das haben sie gesagt. And they twisted the truth here. Und hier haben sie die Wahrheit verdreht. And they manipulated a little bit there. Und da haben sie ein wenig manipuliert. And you're absolutely right. Und ihr habt genau recht. But that doesn't make them unaccountable. Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht Rechenschaft ablegen werden. That makes them guilty. Das macht sie nur schuldig. Accountability, Rechenschaft abzulegen, is when I have someone in my life, bedeutet es, wenn ich jemanden in meinem Leben habe, who can say, did you do that? Der zu mir sagen kann, hast du das getan? And they say, yeah, I did. Und dann sage ich, ja, das habe ich gemacht. You know it was wrong, right? Du weißt, dass das falsch war, nicht wahr? Yeah, I know. Ja, ich weiß es. I'm sorry. I know. Tut mir leid, ich weiß es. I'm struggling. Help ja, me. Ich kämpfe da. Pray for me. Bete für mich. You also did this too. Du hast das da auch gemacht. Yeah, I know. Yeah. I'm a big sinner. Ja, ich bin ein großer Sünder. I need a lot of help. Ich brauche viel Hilfe. You also did that. Und das da hast du auch gemacht. Yeah, yeah, I know. Yeah. Man. Yeah. I don't know what God's going to do with me. Ich weiß nicht, was Gott mit mir tun wird. I did that too. I didn't even tell you. You don't even know half of what I did. Yeah. Du weißt nicht einmal noch die Hälfte von dem, was ich gemacht habe. You did more? What? Oh man, I did a lot more. Na, ich habe viel mehr gemacht, ja. That's accountability. Aber das heißt es, Rechenschaft abzulegen. It's interesting how some people think that accountability. Es ist interessant, manche Leute glauben, dass diese Rechenschaft is to inflict punishment and condemnation, bedeutet Bestrafung und Verdammnis auf jemanden zu legen. On the very people who are willing to confess. Und zwar genau auf die Menschen, die bereit sind zu bekennen. And it's interesting that the ones who point the finger, und es ist interessant, diejenigen, die mit dem Finger zeigen, are the very people who cannot be corrected. Das sind diejenigen, die nicht korrigiert werden können. And this is what Jesus talked about in Matthew. Und darüber hat Jesus gesprochen in Chapter Matthäus, 7. In Kapitel 7. He said, let me read it for you. Starting with verse 1. Do not judge so that you will not be judged. Wir fangen beim Vers 1 an. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. For in the way you judge, denn mit welchem Gericht ihr richtet, you will be judged. Werdet ihr gerichtet werden. And by your standard of measure, it will be measured to you. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Here it is. Why do you look at the speck in your brother's eye? Und nun, was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist? But you do not notice the log that is in your own eye. Den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr. You know what that log is? Wisst ihr, was dieser Balken ist? Unaccountability. Unverantwortlichkeit. You have a log in your own eye. Du hast einen Balken in deinem eigenen Auge. You are never wrong. Du hast niemals Unrecht. Ever niemals. Wrong in your own eyes. In deinen eigenen Augen. That's the log in the eye. Das ist der Balken im Auge. Sure, there's a speck in his eye. Na klar, da ist ein Span in seinem Auge. Sure, there's a speck in her eye. Da ist ein Splitter in ihrem there's Auge. More than a speck. Mehr als ein Splitter. Wow, there's a lot of specks in there. Ja, da gibt's eine Menge Splitter. But why are you looking in the eye? Nun, aber warum schaust du in die Augen? You have a log in your own eye. Du hast einen Balken in deinem eigenen Auge. I mean, a tree. Ich meine einen Baum. Why do you look at the speck? Warum schaust du auf diesen Splitter? When you have a tree in yours. Während du doch einen Baum in deinen Augen hast. This is pretty graphic, isn't it? Das ist ziemlich grafisch dargestellt. Excuse me there. Entschuldige mal. Aha. Aha. Aha. Oh yeah. Ah ja. Do you realize, ist dir eigentlich klar, that you've got a speck in your eye? Dass du einen Splitt in deinem Auge hast? Excuse me, but do you realize, ah, entschuldige, aber ist dir klar, that you've got an oak tree in your eye? Dass du eine riesige Eiche, einen Eichenbaum in deinem Auge hast? And here comes this guy like this, you know? Und da kommt der Mann so. Excuse me. Ah, entschuldige. You got a speck in your eye. Hast du einen Span in deinem Auge? Well, excuse me. Entschuldige mal. You got a tree in your eye. Du hast einen Baum in deinem Auge. Take the tree out. Nimm diesen Baum einmal heraus. So you can see clear. So dass du klar sehen kannst. And that log. Und dieser Baum, dieser Balken, bedeutet keine Rechenschaft ablegen. That means you cannot be corrected. Das bedeutet, du kannst nicht korrigiert werden. That is incredible. Das ist unglaublich. And it's a gift from God. Und das ist eine Gabe von Gott. To have brothers and sisters, Brüder und Schwestern zu haben, who in Galatians 6 can correct. Die im Galater 6 korrigieren können. It's amazing. There's people who've been in the church for years. Es ist erstaunlich. Da gibt's Leute, die sind jahrelang schon and in der Gemeinde. You can say nothing to them. Und du kannst ihnen nichts sagen. Nothing. Nichts. Because they are blameless, spotless in their own eyes. Weil das sind diese unschuldigen und makellosen Leute. And it's these in ihren very Augen. People und genau diese Menschen who sind point es, the finger die mit dem Finger dann zeigen and say condemn und sagen verdammt and stone und steinige. You know, somebody knows some situation that happened in the life of one of the elders. Zum Beispiel, irgendjemand weiß über eine Situation Bescheid im Leben eines Ältesten. Sie glauben es zu wissen. Oh, why are they doing communion? Warum gehen die zur Kommunion? Why? Because I told them to. That's why. Weil ich ihnen gesagt habe, sie sollen gehen. Because deshalb. I asked them to. That's why. Weil ich sie gebeten habe. Deshalb. They're accountable. That's why. Sie sind verantwortlich. They stand deshalb. Here and they do the Lord's Supper. Sie stehen hier und sie nehmen das Abendmahl ein. Because they are accountable men. Weil sie Rechenschaft ablegen. That means they come to me. Das heißt, sie kommen zu mir. And we talk. Und wir sprechen. They come to me. Sie kommen zu mir. And they say pray for me. Und sagen bitte bete für mich. They come to me and we talk things through. Und sie kommen zu mir und wir sprechen über Dinge. That's accountability. Das heißt es, Rechenschaft abzulegen. If we're looking for elders that are perfect people, wenn ihr nach Ältesten Ausschau haltet, die perfekt sind, then let's look for a perfect church. Dann lasst uns doch nach einer vollkommenen Gemeinde suchen. Hebrews chapter 5, Hebräer 5, the high priest, der hohe Priester, had to be a man who was beset with weakness. Das musste ein Mann sein, der mit Schwäche behaftet war. So he could identify with the people. So dass er sich mit dem Volk identifizieren konnte. We want perfect elders? Ihr wollt vollkommene Älteste? You want elders who have no idea what it is to be weak? Ihr wollt Älteste, die überhaupt keine Vorstellung haben, was es bedeutet, schwach zu sein? Do you want a pastor who has no idea what it means to fail? Wollt ihr einen Pastor haben, der überhaupt keine Vorstellung hat, was es bedeutet zu versagen? Cannot even relate. Er kann sich da gar nicht drauf beziehen. What's wrong with you people? Was ist los mit euch, come ihr on, Versager? Wake komm, up. Komm, wach doch auf, you sinners. Ihr Sünder. Stop sinning, sinners. Hört doch auf zu sündigen, ihr be Sünder. Like me. I don't sin. Seid doch so wie ich. Ich sündige nicht. Fail. Ich versage nicht. I don't get tired. Ich werde nicht müde. I don't get weary. Ich werde dann nicht I never get sad. Ich werde niemals traurig. I'm never alone. Bin niemals alleine. I'm never angry. Bin niemals zornig. I'm always joyful. Ich erfreue mich immer. Peaceful. Immer friedvoll. Always patient. Und immer geduldig. Always kind. Immer nett. I am love. Ich bin Liebe. You want a pastor like that? Wollt ihr einen Pastor haben, der so ist? Right? Nicht wahr? Interesting. Interessant. People point the finger. Leute zeigen mit dem Finger. These men are elders because they're accountable. Diese Männer sind Älteste, weil sie Rechenschaft ablegen. The day they are not accountable. Und an dem Tag, an dem sie nicht mehr Rechenschaft ablegen, is the day they will be removed. Ist der Tag, an dem sie entfernt werden. It's interesting. Es ist interessant. Somebody struggles. Jemand müht sich ab. Someone says, make him accountable. Und jemand sagt, halt ihn doch verantwortlich für etwas. What do you want me to do? Tie him to the top of the roof and hang him here? Was soll das bedeuten? Soll ich ihn da aufhängen? Like Mussolini? So wie Mussolini? They will all come up during communion and just spit on him? Er kommt alle während der Kommunion und dann spuckt er sie an. That's accountability? Heißt das Rechenschaft ablegen? Accountability is honesty. Rechenschaft abzulegen bedeutet Ehrlichkeit. It means I can be told that I'm wrong. Das heißt, es kann mir gesagt werden, dass ich falsch liege. I'm accountable to Baltimore. Ich bin Baltimore gegenüber Pastor verantwortlich. Paul, come on over. Pastor Paul, bitte komm. Dr. Lewis, come on over. Dr. Lewis, bitte komm. You see anything wrong? Seht ihr irgendwas Falsches Tell hier? Me. Bitte sagt's mir. Elders, let's have a meeting. Älteste, lasst uns ein Treffen organisieren. Does anything grieve your hearts that we're doing? Gibt's irgendetwas, was euer Herz betrübt, was I'm wir hier machen? I'm accountable to the elders, they're accountable to me. Ich bin den Ältesten gegenüber verantwortlich und sie sind mir gegenüber I'm verantwortlich. I'm accountable to my wife, she's accountable to me. Ich bin auch meiner Frau gegenüber Rechenschaft My wife has the right to say that's wrong. Also meine Frau hat das Recht, mir zu sagen, das ist falsch. Hey hon, that's wrong. Du, das ist falsch, Liebling. Don't be angry at that person. Ärgere dich nicht über so eine Person. My wife has said a number of times. Meine Frau hat das schon oftmals gesagt. Liebling. Mercy. Barmherzigkeit. Give them mercy. Gib ihnen Barmherzigkeit. Okay. You saved me from blood today, Abigail. Ach, du hast mich heute vor Blutschuld bewahrt, Abigail. If you had not said that, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, there would not be one in the church that tinkleth on the wall. Ich schwöre, es wäre keiner da in der Gemeinde, der nicht da an der Wand kleben würde. Mach Lulu an Mauer. And that's an Old Testament description of a male child. Also das ist eine Alttestamentsbeschreibung eines männlichen Kindes. A man child can do Lulu on the wall. Ein kleines männliches Kind, das kann eben Lulu machen zur Wand hin. Ja. Yeah. And David said, Abigail, if you had not come to me. Und David hat gesagt, Abigail, wenn du nicht gekommen wärst. 1 Samuel 25. 1. Samuel 25. In verse 28, Abigail said, you fight the battles of the Lord. Im Vers 28 sagt die Abigail, du kämpfst den Kampf des Herrn. Don't do this, David. Mach das nicht, David. Don't you be guilty of blood. Du wirst dir eine Blutschuld anhäufen. And David said, und David sagt, you're right. Du hast recht. Thank the Lord you came today. Dank sei dem Herrn, dass du gekommen if you bist. Had not come, wenn du nicht gekommen wärst, there wouldn't be one man child in that village. Da gäbe es kein Kind, kein männliches mehr in dieser Ortschaft. Lulu on the wall. Der das noch Lulu macht zur Wand hin. I'm telling you. Ich not one left. Nicht einen hätte ich übergelassen. He was corrected. Er wurde korrigiert. He was wrong. Er war im Unrecht. This is the basis of our Christian life. Das ist die Grundlage unseres christlichen We Lebens. Are accountable one to another. Wir sind uns gegenseitig Rechenschaft schuldig. I can be corrected. Und ich kann korrigiert werden. And I like to be corrected when I'm wrong. Und ich mag es auch, korrigiert zu werden, wenn ich falsch liege. Because if I'm doing something wrong, it's grieving the Spirit. Weil wenn ich was falsch mache, dann bedeutet das, dem Geist zu betrüben. And if it's grieving the Spirit, it's going to affect the rest of my life. Und wenn es den Geist betrübt, dann hat es auch Auswirkungen auf den Rest meines That's Lebens. Why we go to Baltimore. Deshalb fahren wir nach Baltimore. That's why you sit there in fear and trembling. Und deswegen sitzt du dort in Furcht und Zittern. Pastor Stevens gets up. Dann Pastor Stevens steht auf. Now I'm going to talk to the pastors. Ich werde jetzt nun zu den Pastoren sprechen. Oh no. Oh nein. Fear and trembling. Furcht und Zittern. Here it comes. Nun jetzt and kommt. You say, like Pastor Schaller says, hit me again. Und so wie der Pastor Schaller zu sagen pflegt, na schlag mich noch Hit me again. Schlag mich noch Oh, I feel great. Ah, oh, wunderbar. I love it, Pastor. Ah, das mag ich, Pastor. Oh, that one hurt. Ah, das hat wehgetan. But I feel clean. Aber ich fühle mich rein. I'm accountable. Ich lege Rechenschaft And I place myself there. Und ich platziere mich dahin. But it's interesting, the log in the eye. Aber es ist interessant, der Splitter im it's Auge. The person who points the finger, ah, der Balken im Auge. Das ist der Finger, der auf den anderen and yet zeigt. Cannot ever be corrected. Aber selbst niemals korrigiert werden kann. And they will curse anyone who does it. Und sie verfluchen jeden, der das macht. Anyone. Jeden. Including the pastor. Auch dem Pastor eingeschlossen. And one day, Und eines Tages we will stand before the Lord. Werden wir vor dem Herrn stehen. Submit yourself to the leaders. Ordnet euch den Führern unter. For they watch for your soul. Weil sie sorgen sich um eure Seele. They watch. Sie sorgen sich um eure Seele. Some people think I don't see things. Manche Leute glauben, nun, ich sehe nichts. And I see them like the king, you know, the king without a garment, right? Ich sehe sie so wie den König ohne Kleider. You know the story, right? Ihr kennt diese Geschichte. Everybody knows the story. Jeder kennt diese Geschichte. King wanted the garment and he didn't have a garment and König wollte neue Kleider und they didn't have time to make one, so they just made this invisible one. Und sie verpasst ihm diese neuen Kleider, diese unsichtbaren. Yes, it looks great. Sie haben gesagt, ja, das schaut wunderbar aus. I don't see it. Aber ich sehe es nicht. It's invisible. You look great. Nun, das ist unsichtbar. Oh, du schaust großartig aus. You know, I can see right through people just like that. Ich kann Menschen hindurchschauen, einfach But it's, so. It's called patience. Aber es heißt Geduld. It's called long suffering. Es bedeutet Langmut. It's called let them grow. Es bedeutet lass sie wachsen. Be kind. Sei freundlich. Suffer long. Sei langmütig. It's a process. Es ist ein Prozess. But the Pharisee Aber ein Pharisäer points the finger zeigt mit dem Finger and calls the other person a Pharisee. Und nennt den anderen einen Pharisäer. Right? Accountability is not condemnation. Rechenschaft abzulegen bedeutet nicht Verdammnis. Accountability means I'm willing to be shown that I'm wrong. Rechenschaft abzulegen bedeutet, ich bin bereit, dass mir gezeigt wird, dass ich falsch liege. Dr. Lewis, if we are teaching anything wrong, wenn wir hier irgendetwas Falsches lehren, dann zeige uns das bitte. Please, just show us. Bitte zeige uns das. Come, Pastor Paul, look at our church. Komm, Pastor Paul, bitte schau dir die Gemeinde an. If you see something, wenn du da etwas siehst, please, bitte, we are accountable. Wir legen Rechenschaft We're willing to receive. Und wir sind bereit anzunehmen. That's accountability. Das bedeutet es, Rechenschaft And zu some geben. People are totally unaccountable. Und manche Menschen legen niemals Rechenschaft an. Nobody can talk to them. Niemand kann mit ihnen sprechen. Anywhere. Niemand, auch nur irgendwo. Close with this. Und ich möchte mit Folgendem abschließen. Woe unto the person, wehe dieser Person, who is going to be directly accountable to God.